Zehntes Kapitel. Mitte Dezember erfuhren sie, dass Bismarck auf seinem Schloss in der Nähe von Kessin war, und Innstetten wusste, dass für ihn bis Weihnachten an Ruhe nicht mehr zu denken war. Der Fürst kannte ihn noch vom Versailles her und lud ihn oft zu Tisch. Auch die Fürstin mochte ihn. Die erste Einladung war für den 14. Dezember. Es lag Schnee und Innstetten wollte mit dem Schlitten fahren. Die Fahrt würde etwa 3 Stunden dauern. »Warte nicht auf mich, Effi. Es kann 2 Uhr werden oder noch später. Ich störe dich aber nicht. Lass es dir gut gehen und auf Wiedersehen bis morgen früh.« Und schon war er auf dem Schlitten davongefahren. Das war die erste lange Trennung, fast für 12 Stunden. Arme Effi. Was sollte sie am Abend machen? Früh zu Bett? Das war nicht gut. Denn dann wachte sie auf und hörte die Geräusche aus dem Saal. Nein, erst richtig müde werden und dann festschlafen. Das war das Beste. Sie schrieb an die Mama und ging dann zu Frau Kruse, die wie immer mit ihrem schwarzen Huhn in der Küche saß. Effi wollte nett zu ihr sein, aber die Frau antwortete nicht, saß nur da und sah geradeaus. Effi ging bald wieder und fragte nur, ob die Kranke etwas haben wolle. Sie wollte nichts. Es war schon dunkel, als Effi in ihr Zimmer zurückkam. Sie stellte sich ans Fenster und sah auf das Wäldchen, auf dessen Bäumen Schnee lag. Friedrich hatte schon den Tisch gedeckt. »Ja so, Abendbrot! Da muss ich mich wohl setzen!« Aber es wollte nicht schmecken. Und so stand sie wieder auf und las den Brief noch einmal durch, den sie an die Mama geschrieben hatte. Hatte sie sich schon vorher allein gefühlt, war sie es jetzt doppelt. Lieber lesen. Und so suchte sie nach einem Buch. Das erste, was ihr in die Hände kam, war ein alter Reiseführer. Ja, das ist beruhigend. Rollo war hereingekommen und hatte sich vor dem Schlafraum auf den Boden gelegt. In seiner Nähe fühlte sie sich sicherer. Sie begannen zu lesen. In der Eremitage von Bayreuth gibt es noch ein besonders interessantes Bild. Es ist ein Porträt einer Adeligen aus dem 15. Jahrhundert, die auch die Weiße Frau genannt wird und die noch heute manchmal in der Eremitage erscheint. Als Napoleon hier wohnte, sollte sie eines Nachts... »Das ist wohl doch nicht die richtige Lektüre«, dachte Effi und legte das Buch weg. In diesem Moment kam Friedrich herein, um den Tisch abzuräumen. »Wie spät ist es, Friedrich?« fragte sie ihn. »Kurz vor 9, gnädige Frau.« »Gut, schicken Sie mir Johanna.« »Sofort, gnädige Frau.« »Gnädige Frau?« »Ja, Johanna, ich will zu Bett gehen. Es ist noch früh, aber ich bin so allein. Bitte, gehen Sie erst den Brief einwerfen, und wenn Sie wieder da sind, dann wird es wohl Zeit sein.« Johanna ging zum nächsten Briefkasten, kam aber nicht sofort zurück. »Entschuldigen Sie, gnädige Frau«, sagte sie, als sie endlich ins Zimmer kam, »aber ich habe die Nachbarin getroffen. Man freut sich doch immer, wenn man einen Menschen trifft. Es ist so still hier.« »Ja«, sagte Effi, »still ist es, und ich denke oft an meine Freundinnen zu Hause. Manchmal möchte ich hier weg, und dann habe ich solche Angst.« »Ach, gnädige Frau, das wird schon. Angst hatten wir hier alle.« »Die hattet ihr alle? Was soll das heißen?« »Und wenn die gnädige Frau Angst hat, kann ich auch hier auf dem Sessel schlafen, bis der gnädige Herr wieder da ist.« »Ach nein, das geht nicht. Der Herr darf nicht wissen, dass ich Angst habe. Und dann habe ich ja auch Rollo.« Effi legte sich ins Bett. Sie wollte in Gedanken ihre Hochzeitsreise rekapitulieren. Aber sie kam nur bis Verona. Da fielen ihr schon die Augen zu. Mitten in der Nacht aber wachte sie mit einem lauten Schrei auf. Sie hörte Rollo bellen. Die Tür zum Flur sprang auf. Ihr Herz stand still, aber dann legte Rollo seinen Kopf auf ihre Hand und sie beruhigte sich. Eine halbe Minute später kam Johanna. »Gnädige Frau, Sie haben geträumt.« »Ja, geträumt, aber da war etwas.« »Was denn, gnädige Frau?« »Etwas ging an meinem Bett vorbei. Ich mag es nicht sagen, Johanna, aber ich glaube, es war der Chinese.« »Der von oben?« Und Johanna versuchte zu lachen. Das ist doch nur ein Bild, das Christel und ich dort oben auf dem Stuhl gelegt haben. Es war nur ein Traum, gnädige Frau. Ich möchte es glauben, aber Rollo hat auch etwas gesehen und die Tür sprang auf. Ach, wenn ich doch jemanden hier hätte. Der Herr wird bald kommen. Nein, er soll nicht kommen, er soll mich nicht so sehen. Er würde über mich lachen und das, Sie müssen nun hier bleiben, aber das darf keiner wissen. Oder soll ich die Frau Kruse holen? Die schläft nachts gar nicht. Die mit ihrem schwarzen Huhn, das ist auch so etwas. Nein, Johanna, bleiben Sie hier.